Alles begann im Friedhof der vergessenen Bücher. Es sind jetzt fast 10 Jahre her. Dort fiel mir der Schatten des Windes von Julian Carax in die Hände. Ich hatte mich entschieden, Fermín Romero de Torres, dem Angestellten im Buchladen meines Vaters, die ganze Geschichte von Julian Carax und seinem Buch zu erzählen. Ich tauchte ein in eine Welt von Bildern und Gefühlen, wie ich sie nie zuvor kennengelernt hatte. Auf der Suche nach mehr Informationen über Julian Carax erfuhr ich, dass er aus Barcelona kam und nach Paris gegangen war, wo er seine ganzen Bücher geschrieben hatte. Als er 1936 beim Ausbruch des Bürgerkriegs zurückkehrte, wurde er kurz darauf erschossen aufgefunden. Irgendwann tauchte ein Mann mit einem Ledergesicht auf, der sich nach einer der Romanfiguren Lancobert nannte und auf der Suche nach Büchern von Julian Carax alle Buchhandlungen und Bibliotheken abklapperte. Wenn er welche fand, kaufte oder stahl er sie, um sie gleich danach zu verbrennen. Wir werden uns wiedersehen, Daniel. Nie vergesse ich ein Gesicht. Vor dem Hutladen Fortune, der Julians Vater gehört hatte, traf ich eine Nachbarin, die berichtete, dass Julian mit einem Kind aus einer vornehmen Familie aus Barcelona befreundet war. Jorge Aldaya. Jetzt redet niemand mehr von denen, aber damals war es, als hätte man königliche Familie gesagt. Nuria Monfort, die frühere Sekretärin des Verlags von Julian Carax, vermutete, dass es dieser Jorge Aldaya sei, der als Lancoubert Julians Bücher vernichten wolle. Julian hat in seinen Büchern gelebt. Die Leiche, die in der Totenhalle landete, war nur ein Teil von ihm. Seine Seele ist in seinen Geschichten. Nachdem ein gewisser Inspektor Fumero in der Buchhandlung aufgetaucht war, und eine offene Drohung ausgesprochen hatte. Mir machen einige Berichte Sorgen, wonach Sie einen gemeinen Dieb beschäftigen, einen Schurken der übelsten Art. Fiel mir ein merkwürdiges Foto in die Hände, das ein junges Paar vor dem Hutladen Fortune zeigte. Auf der Rückseite befand sich eine Notiz. Man lässt mich nicht mehr aus dem Haus. Daher weiß ich nicht, ob dich meine Worte erreichen. Es gibt so vieles, was ich dir nicht erzählen kann, Julian. Dinge, die wir nie gewusst haben. Und die du besser nie erfährst. Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. Aus dem Spanischen von Peter Schwar. Musik Pierre Oser. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zilker. Zweiter Teil: Die Nebelburg. Also, das Ganze beginnt mit der arglosen Freundschaft zwischen zwei Jungen, Julian Carax und Jorge Aldaya. Aber irgendwann gibt es einen Streit, der diese Freundschaft auseinanderbrechen lässt. Dieser Streit hat einen Namen, Penelope. Aha. Das Foto beweist, dass die junge Frau zu diesem Zeitpunkt bei sich zu Hause eingeschlossen ist und dass die Freundschaft zwischen Jorge Aldaya und Carax aus ist. Man muss kein Sherlock Holmes sein, um daraus zu schließen, dass der Streit eine direkte Folge der Beziehung zwischen Penelope und Carax ist. Der Schlüssel liegt also in der San Gabriel-Schule. Ja, Sie haben völlig recht. Ich schlage vor, wir schauen dort mal so ganz zufällig vorbei. Im Umgang mit Geistlichen bin ich sehr gewandt. Ich garantiere Ihnen, die werden singen wie der Knabenchor von Montserrat. Pater Fernando Ramos musterte uns argwöhnisch, als wir ihn darum baten, etwas über den ehemaligen Schüler Julian Carax zu erfahren. Wissen Sie, dass Sie Julian gleichen, als er jung war? Ihr Scharfsinn hat uns erbarmungslos demaskiert. Sie werden es mindestens zum Kardinal oder Papst bringen. Wovon reden Sie? Pater, wir haben felsenfeste Gründe zur Annahme, dass unser Freund Daniel hier nichts anderes ist als ein heimlicher Sohn des verblichenen Julian Carax. Daher unser Interesse, seine Vergangenheit zu rekonstruieren und Erinnerung wiederzuerlangen. Trifft das zu? Werden Sie mir helfen, Pater?